bist ein feiger Hund, der in Schwarz erzählt, wann's drauf ankommt. Auf dich ist keiner los, oft nur hat's das gesagt. Du liegst an einem Feld, von der Dunstwolle immer. Du bist